Guillaume Apollinaire, Mondlicht. Honigtriefender Mond mit seinen Wahnsinnslippen. Obstgärten, Dörfer wollen nachtlang gierig nippen. Gestirne gleichen wirklich sehr den Bienen. Wenn lichtvoll Honig runtertropft von ihnen und hier ganz süß vom prallen Himmelszelt ein jeder Mondstrahl wabengleich herunterfällt, versteckt versteh ich dieses süße Abenteuer. Vom Bienenstern fürchte ich sehr das Stachelfeuer, der mir in meine Hände Strahlenwaben legt, so fahl, weil er für Mondhonig einzig die Windrose bestahl. Der Schriftsteller Ralph Dudley übersetzte das Gedicht Mondlicht von Apollinaire eigens für sein Buch Das Lied vom Honig, eine Kulturgeschichte der Biene. Glaubt man den frühesten bekannten Zeugnissen, so singt die Menschheit dieses Lied seit 13.000 Jahren. So zumindest legen es Funde von Höhlenmalereien nahe. Die staatenbildende, honigschaffende Biene hat die menschliche Fantasie seit Jahrtausenden fasziniert. Der Mensch ist eine große Naschkatze und ich glaube, über diesen Süßstoff kam es zur Mythifizierung der Biene. In Spanien, in der Provinz Valencia, gibt es eine Höhle, wo Menschen abgebildet sind, die an einer Felswand hochklettern mit Stricken oder Lianen und dort den Honig einholen wollen und dabei von wütenden Bienen umschwert werden. Sehr früh, aber natürlich auch in der Literatur, in der Bibel, kommt der Honig 250 Mal etwa vor. Der Honig ist auch Vergleichsgröße für die Süße der Worte des Herrn. Es gibt keine Religion, die ohne Honigmystik auskäme. Im Koran gibt es eine ganze Sure mit dem Titel Die Bienen. Bei den Hindus spielt die Biene eine gewaltige Rolle. Also alle Hindu-Götter sind Honig genährt. Nach der Bibel ist es natürlich das christliche Mittelalter, das nicht ohne die Biene auskommt. Durch die vermeintliche Jungfräulichkeit der Biene wurde die Biene zum Sinnbild für Maria. Jesus Christus war die himmlische Biene. Jahrtausendlang glaubte man, dass ein König dem Bienenvolk vorstehe. Mit diesem Mythos räumt die neuzeitliche Forschung auf. Der holländische Naturforscher und Experimentator Jan Swammerdam untersucht im 17. Jahrhundert Bienen mit dem soeben von seinen Landsleuten erfundenen Mikroskop. Zwei epochale Entdeckungen sind ihm zu verdanken. Swammerdam sieht, dass der König Eierstöcke hat. Das bedeutet, der König ist überhaupt kein König. Sondern eine Königin. Und weiter, die vielen Bienen eines Stockes entstehen gar nicht aus Schlamm, wie man bisher angenommen hatte, sondern aus den Eiern der Königin. Also nichts da mit Schöpfung und unbefleckter Empfängnis. Jan Swammerdam nimmt sich auch den Kopf der Biene vor und findet im Inneren ein erstaunlich fein strukturiertes Gehirn. Besonders zwei Gebilde in diesem stecknadelkopfgroßen Hirn ziehen sein Interesse auf sich. Sie sind paarig angeordnet, überspannen das Gehirn wie ein Dach und sehen wie Pilze aus. Deswegen bürgert sich später auch die Bezeichnung Pilzkörper für diese auffälligen Bereiche des Bienengehirns ein. Also zuallererst hat es schon mal der Swammerdam 1737 beschrieben, diese besonderen dichten Strukturen im Insektengehirn. Randolf Menzel, Professor für Neurowissenschaften an der Berliner Freien Universität, erforscht seit über 50 Jahren das Bienengehirn. Und was die Leute dann relativ schnell gefunden haben, als sie sich für diese auffällige Struktur interessiert haben, ist, dass sie besonders ausgeprägt und aufgefaltet sind bei den sozialen Insekten. Und nicht so sehr, hatten sie den Eindruck, bei Solitären, also den Wildbienen und nicht. Und die anderen Insekten, die haben meistens keine so großen Pilzkörper. Und sodass also die Größe und die Auffaltung, die tatsächlich, so wenn man nicht genau hinschaut und nicht genau weiß, wie da die Nerven drin laufen, so Eindruck erwecken, als ob da sowas eingefaltet ist, weil diese Wölbungen da sind. Und die sind eben verglichen worden mit den Cortex-Faltungen. Und die hat man ja immer schon irgendwie mit Intelligenz zusammengebracht, also war das relativ nahe. Die Pilzkörper im Insektengehirn wurden als Sitz der auffallenden Intelligenz der Honigsammlerinnen identifiziert. Von hier aus, so die Annahme seit den frühen Tagen der Bienenforschung, wird das enorm komplexe Verhalten gesteuert, das es den Bienen ermöglicht, einen hochgradig arbeitsteiligen Staat zu bilden und mit vereinten Kräften Honig und Pollen zu sammeln. Der von Randolf Menzel angesprochene Vergleich seiner wissenschaftlichen Ahnen, die Ähnlichkeiten zwischen dem Pilzkörper und dem menschlichen Kortex, also der Großhirnrinde, sahen, greift auf anatomischer Ebene zu kurz und ist auf entwicklungsgeschichtlicher Ebene schlicht falsch. Denn Mensch und Biene entstammen der jeweils anderen der beiden großen Hauptentwicklungslinien der Tiere. Die letzten gemeinsamen Vorfahren von Bienen und Menschen sind die Quallen. Danach trennen sich die Wege. Auf dem einen Strang, dem der sogenannten Neumundtiere, finden sich Vögel, Fische, Reptilien, Amphibien und Säugetiere. Demgegenüber stehen die sogenannten Urmundtiere, Würmer, Schnecken, Tintenfische, Krebse, Spinnen und Insekten. Schaut man sich die beiden Entwicklungslinien unter dem Kriterium der Intelligenz an, gebührt dem Menschen sicherlich die Krone bei den Neumundtieren. Das intelligenteste Urmundtier ist die Honigbiene. So schreibt Randolf Menzel in seinem Buch Die Intelligenz der Bienen. Weil sie erstens über die größten sensorischen Fähigkeiten und zweitens über die ausgefeiltesten motorischen Fertigkeiten unter den wirbellosen Tieren verfügen. Drittens zeigt sich die außerordentliche Intelligenz der Bienen in der sozialen Organisation ihres Staates sowie viertens in ihrem Lernvermögen. Fünfter Grund für meine Annahme und zugleich absolutes Alleinstellungsmerkmal der Honigbiene ist, dass sie sich sogar über ein Symbolsystem verständigen kann. Die Fähigkeit, voneinander zu lernen, haben die Bienen in ihrem Sozialgefüge zur Perfektion gebracht. Es war ein äußerst erfolgreicher Coup in der Evolution. Vor etwa 150 Millionen Jahren stellten einige Wespen ihre Ernährungsweise um. Nicht mehr Fleisch, sondern der süße Nektar der Pflanzen und deren eiweißreicher Pollen stand von nun an auf ihrem Speiseplan. Die Honigbiene organisierte das Sammeln in großen Staaten am effektivsten und trägt seit etwa 50 Millionen Jahren den süßen Stoff ein und bestäubt ganz nebenher die Blüten. Und das alles wird von ihrem winzig kleinen Gehirn aus gesteuert. Randolf Menzel entwickelte mit mehreren Forschergruppen an seinem Institut für Neurobiologie einen dreidimensionalen Atlas des Bienenhirns. Mit der entsprechenden Animation kann man sich die Struktur von allen Seiten anschauen. Es fällt zuerst mal auf, dass es genau schön, ganz ordentlich symmetrisch aufgebaut ist. Und ein großer Teil von diesem Gehirn ist mit Sehen beschäftigt. Das heißt, hinter den beiden Augen auf den beiden Seiten gibt es erstmal drei große, hintereinander geschaltete Verschaltungseinheiten. Da steckt ja vieles drin. Da muss also sehr schnell gesehen werden, wenn die Tiere fliegen. Aber es muss auch sehr feine Strukturauflösungen möglich sein und Farben sehen und Muster sehen und dergleichen. Und wenn man jetzt ins Gehirn reinrückt, dann fällt einem auch auf, dass da nach unten gerichtet zwei kugelartige Strukturen sind, die wie so Trauben aussehen. In der Tat ist sie aufgebaut aus lauter so kugeligen Strukturen. Das sind die beiden Bereiche des Gehirns, die mit dem Riechen zu tun haben. Da ist sowohl das Riechen wie das Schmecken, alles über die Antennen, auch das Tasten, auch das Fühlen des elektrischen Feldes und viele solche Eigenschaften sind dort drin. Und dann schaut man nach oben und da fallen ein zwei riesige Bereiche auf, die auf beiden Seiten auch noch paarig nach oben gucken. Die beiden Pilzkörper, rechts und links. der Witz vom Pilzkörper besteht darin, dass er in einer parallelen Bahn liegt. Und deswegen hat man auch gute Gründe dafür zu sagen, dass der Pilzkörper für das Lernen, für die Gedächtnisbildung, für die Modulation, für die Anpassung an die aktuelle Situation die zuständige Struktur darstellt. Durch die parallele Verschaltung bekommen die Pilzkörper alles mit, was im Bienenhirn und damit im gesamten Organismus vor sich geht. Am besten kann man sich diesen Mechanismus mit Hilfe des menschlichen Bewusstseins verdeutlichen. Die allermeisten Handlungen und alle Routinen laufen ohne die Beteiligung von Bewusstsein ab. Wenn wir essen, sprechen oder Auto fahren, richtet sich unsere Aufmerksamkeit nur im absoluten Ausnahmefall auf diese Tätigkeiten. Nur wenn wir uns verschlucken oder wenn uns ein Wort partout nicht einfallen will oder wenn sich das Navi aufhängt, schaltet sich das Bewusstsein ein und sucht nach Lösungen. Ganz ähnlich verhält es sich mit den parallel geschalteten Pilzkörpern. Sie sind über die Sammel- und Flugrouten der Bienen ebenso wie über Gerüche und wahrgenommene Farben informiert, schalten sich jedoch nur in die laufenden Vorgänge ein, wenn etwas noch nicht Dagewesenes auftritt. Beispielsweise, wenn es etwas zu lernen gibt. Die enorme Bedeutung der Pilzkörper im Bienengehirn für die Lernvorgänge hat Randolf Menzel bereits Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts experimentell nachweisen können. Menzel und seine Arbeitsgruppe machten sich dafür den Effekt zunutze, dass die Neuronen im Bienengehirn bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius ihren Dienst quittieren. Sie ertüftelten eine Versuchsanordnung, mit der sie Bienen in den Zustand einer vorübergehenden, retrograden Amnesie versetzen konnten. Wenn es gelingen würde, ausschließlich die Pilzkörper auf unter 10 Grad Celsius abzukühlen, könnten wir die Funktion dieser Hirnstruktur weiter einkreisen. Wie aber kühlt man eine Struktur, die nicht größer ist als ein Viertel Kubikmillimeter? Wir bauten dafür eine recht abenteuerliche Apparatur, mit der wir eine sehr feine Nadelspitze auf 2 Grad abkühlen konnten. Um den gesamten Pilzkörper auf eine Temperatur von unter 10 Grad zu bringen, mussten wir in unserem Instrument am hinteren Ende flüssigen Stickstoff einfüllen, der minus 176 Grad misst. Und auf die Weise haben wir einen Kältepuls setzen können. Denn natürlich, wenn man so eine kleine Masse von Nadelspitze auf was Warmes draufdrückt, geht natürlich die Wärme sofort weg. Sodass wir sagen konnten, ungefähr 5 Sekunden lang kühlen reicht aus, um diese retrograde Amnesie auszulösen. Das war wirklich eine originelle, muss ich sagen, war eine wirklich originelle Geschichte, wo wir gezeigt haben, dass tatsächlich dieser Pilzkörper notwendig ist, damit das Gedächtnis gebildet wird. Und das haben wir gemacht, indem wir eine Kühlsonde auf diese Pilzkörper draufgedrückt haben, unmittelbar nach dem Lernen. Und dann haben die Tiere sich nicht erinnert. Aber ab 5 Minuten war es dann ohne Effekt. Und dann ging langsam diese retrograde Amnesie durch lokale Kühlung des Pilzkörpers, ging dann weg. Das war der erste Beweis, dass für sowas wie Intelligenz, Gedächtnisbildung der Pilzkörper zuständig ist. Es ist durchgängig, ich würde sogar sagen, die Verehrung der Honigbiene ist eine Menschheitskonstante bis in unsere Tage. Wie viele Dichter sich mit der Honigbiene identifiziert haben, das geht von der Antike, von Pindar, Horaz über Seneca in die französische Renaissance, Montaigne, der sich als Honigbiene aufgefasst hat, bis ins 19. Jahrhundert, Hölderlin hat sich mit der Honigbiene identifiziert, im 20. Jahrhundert García Lorca aus dem Mandelstamm. Rilke hat geschrieben, wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Das geht bis zu unseren Zeitgenossen. Jan Wagner hat in einem Gedicht, also ein Selbstporträt mit Bienenschwarm, sich auch wieder mit der Biene identifiziert. Monika Rink hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Honigprotokolle. Das geht einfach durch von der Antike bis in unsere Tage. Die Faszination für die Bienen gründet ganz sicher nicht nur im Fleiß und der enormen Produktivität der Art. Die Dichter aller Zeiten hatten ganz offensichtlich auch ein Gespür für die besondere Intelligenz der Bienen. Randolf Menzel untersuchte die Intelligenz der Bienen systematisch. Zentrales Element seiner Versuche ist die Pawlowsche Konditionierung. Ein Versuchstier wird an einer Farbe oder bei einem Geruch mehrmals belohnt. Wenn die Biene das Objekt der Begierde anfliegt und sogleich den Rüssel herausstreckt, hat sie den entsprechenden Reiz gelernt. Dann genügt es, ihr die Farbe oder den Geruch vorzuführen, und sie wird zuverlässig ihren Rüssel herausstrecken, auch wenn es gar keine Belohnung gibt. Mit dieser Methode kann man erstaunliche Lernleistungen der Biene belegen. Beispielsweise kann man Bienen auf eine ein paar hundert Meter vom Stock entfernte Futterquelle dressieren. Auf dem Weg dorthin kommen die Versuchstiere an drei Zelten vorbei. Während die Nektarsammlerinnen ihre Beute im Stock abgeben, nehmen die Experimentatoren die Futterquelle weg und verdoppeln den Abstand zwischen den Zelten. Was passiert? Die Bienen fliegen an den drei Zelten vorbei und suchen dort nach der Futterquelle. Sie erwarten das Zuckerwasser also in doppelter Entfernung. Das aber können sie nur, wenn sie sich an den drei Zelten orientieren, womit man nicht umhin kann zu sagen, Bienen können zählen. Zumindest bis drei. Doch es wird noch besser. Nachdem die Versuchstiere festgestellt haben, dass am erwarteten Ort kein Zuckerwasser mehr zu bekommen ist, fliegen sie zur ursprünglichen Futterstelle. Da sie dort nun auch nichts mehr finden, fliegen sie erst einmal zum Stock zurück. Nicht minder intelligent zeigen sich die Bienen beim Erlernen von Regeln. Dazu wird die Biene in ein Y-Rohr dressiert. An der Weggabelung muss sie eine Entscheidung treffen. Fliegt sie nach rechts auf eine gelbe Fläche zu oder fliegt sie nach links auf eine blaue Fläche zu? Die Biene soll sich für jene Farbe entscheiden, die sie auch am Eingang des Y-Rohres sieht. Ist vorne gelb und sie entscheidet sich im Y-Rohr für den Weg zur gelben Fläche, dann wird sie belohnt. Jetzt, nachdem sie es gelernt hat, kommt sie plötzlich hierher und findet nun Folgendes. Vertikale Streifen oder horizontale Streifen. Dann macht sie es auch richtig. Und wenn sie dann an den Entscheidungsraum kommt, dann wählt sie eben vertikal, wenn sie vertikal gesehen hat, und sie wählt horizontal, wenn sie horizontal gelernt hat. Und jetzt macht man noch ein verrücktes Experiment. Jetzt gibt es gar nichts hier, keine Muster und keine Farbe, nachdem sie die Regel gelernt hat. Und man gibt ihr einen Duft. Dann fliegt sie zu dem Duft, den sie für vorne gerochen hat. Also das ist dieses Regellernen, dieses regelextrahierende Lernen. Da wundert sich Aristoteles. Ein attischer Imker hat ihn zu einem seiner Bienenkörbe geführt, um ihm ein eigentümliches Schauspiel vorzuführen. Es ist ein warmer Frühlingstag, ringsherum blühen die Obstbäume, hunderte, jahrtausende Bienen sausen um Aristoteles' bärtigen Kopf und er fürchtet schon den einen oder anderen Stachel. Dann nähern sie sich einem Bienenkorb. Der Imkerfreund hat einen Korb ausgesucht, bei dem besonders viel Flugverkehr herrscht und sich außerdem viele Bienen vor dem Einflugschlitz versammelt haben. Beim genaueren Hinsehen beobachtet Aristoteles ein merkwürdiges Verhalten. Eine Biene dreht sich im Kreis, wackelt hin und her und wird dabei von zahlreichen anderen Bienen genau beobachtet. Sie tasten mit ihren Fühlern nach ihr und weichen nur ein Stückchen zurück, wenn sich die tanzende Biene um sich selbst dreht. Das faszinierendste Zeugnis der Bienenintelligenz hängt mit dem Schwänzeltanz zusammen, der bereits Aristoteles in seinen Bann schlug. Dennoch dauerte es noch über 2000 Jahre, bis man verstanden hatte, warum manche Bienen so aufgeregt in eine bestimmte Richtung laufen, dabei ihre Flügel bewegen und mit dem Hinterteil wackeln. Erst der Wiener Zoologe Karl von Frisch dekodierte die Bedeutung des Tanzes. Die Bienen weisen ihre Artgenossen mit den schwänzelnden Bewegungen auf Futterquellen in der Umgebung hin. Erstaunlich am Schwänzeltanz ist, dass er im Stock ohne Sichtkontakt zur Umwelt stattfindet und präzise Richtung und Entfernung angibt. Von Frisch erhielt für seine Entdeckung 1973 den Nobelpreis. Randolf Menzel blieb es vorbehalten, die Tiefendimension des Schwänzeltanzes zu erschließen. Was, so lautete seine Fragestellung, geschieht, Wenn man Bienen, die durch den Schwänzeltanz instruiert wurden, am Ziel ihres Ausfluges abfängt und an einen anderen, mehrere hundert Meter entfernten Ort versetzt. Wenn im Schwänzeltanz lediglich eine Fluganweisung mitgeteilt wird, müssten die Bienen verloren sein und nicht mehr zum Nest zurückfinden. Zuerst sah es auch so aus, weil man Bienen mit bloßem Auge nur etwa 30 Meter verfolgen kann. Doch als die Technik in den 10er Jahren unseres Jahrhunderts soweit war, dass Menzel seine Versuchstiere mit dem Radar kilometerweit verfolgen konnte, stellte sich die Sache anders dar. Die Bienen absolvierten zuerst ihre Rückflugroutine genau so, wie sie es im Schwänzeltanz aufgenommen hatten. Als sie dort jedoch ihren Stock nicht fanden, orientierten sie sich kurz und flogen dann ohne Probleme nach Hause zurück. Als wir das Radargerät einsetzen konnten, zeigte sich, dass die Bienen nicht nur zielstrebig von jeder Stelle im Umkreis von einigen hundert Metern zum Stock zurückkehrten, sondern auch neue Abkürzungen zur Futterstelle nahmen. Die Ergebnisse ließen nur eine Interpretation zu. Die Bienen verfügen über eine kognitive Karte. So wie wir Menschen uns eine Landschaft oder eine Stadt erschließen, indem wir markante Punkte wie Kirchen oder Straßenkreuzungen oder Hochstände in ein Beziehungsnetz bringen, gehen auch die Bienen vor. Sie verfügen offensichtlich über eine innere Karte der Gegend, in der sie sich befinden. Und über die Orte in dieser Karte können sie sich im dunklen Stock unterhalten. Tatsächlich kann man hier mit gutem Recht von einer Unterhaltung sprechen, weil die Bienen in symbolhafter Weise kommunizieren. Das sendende Tier verwendet seine semantischen Elemente dazu, symbolhaft mitzuteilen, dass es um einen Ort geht, der außerhalb der Wahrnehmung liegt. Das Tier, was es aufnimmt, dekodiert das in derselben Weise und jetzt verwende ich das Zeichen in meiner Vorstellung von dem Raum da draußen, nach der entsprechenden Stelle zu suchen. Wenn das der Fall wäre, würde ich sagen, gibt es einen guten Grund zu sagen, der Bienentanz ist eine Bienensprache, weil es ein klares semantisches Element hätte. Jetzt gibt es natürlich ein anderes wichtiges Element für die Sprache, das ist die Grammatik. Das bedeutet, ein und dasselbe Zeichen hat eine unterschiedliche Bedeutung, in welchem Kontext es erscheint. Und da könnte man sagen, na ja, wenn ich nicht an so eine reichhaltige Sprache wie die menschliche Sprache denke, dann ist es ja richtig, dass das immer wieder vorkommt, dass ein und dasselbe Zeichen in dem einen Kontext was anderes bedeutet als in dem anderen Kontext. Hätte es noch eines Beweises für die außergewöhnliche Intelligenz der Bienen bedurft, so wären die Sprachmächtigkeit und die Nutzung einer kognitiven Karte durch die Honigsammlerinnen überzeugende Argumente. Umso schwerer wiegt die Bedrohung der Bienen in unseren Tagen. In diesem Jahr haben in Brandenburg 40% der Bienenvölker den Winter nicht überstanden. Das zeugt von einem gewaltigen Bienensterben, denn die durchschnittliche Verlustrate liegt bei gerade einmal 10-15%. Die industrielle Landwirtschaft zeichnet mit dem großflächigen Einsatz chemischer Gifte dafür verantwortlich, dass in weniger als 100 Jahren zerstört wird, was 50 Millionen Jahre harten Evolutionsgeschehens überlebte. So wird vielleicht schon in wenigen Jahren einzig die Literatur von jenen besonderen Geschöpfen zeugen, die uns Menschen das Süße zu lieben lehrten. Gotthold Ephraim Lessing, die Biene. Als Amor in den goldenen Zeiten verliebt in Schäferlustbarkeiten auf bunten Blumenfeldern lief, da stach den kleinsten von den Göttern ein Bienchen, das in Rosenblättern, wo es sonst Honig holte, schlief. Durch diesen Stich ward Amor klüger. Der unerschöpfliche Betrüger sann einer neuen Kriegslist nach. Er lauscht in Rosen und Violen, und kam ein Mädchen, sie zu holen, flog er als Bien heraus und stach. Über die Intelligenz der Bienen hörten Sie eine Sendung von Matthias Eckhold. Es sprachen Viola Sauer, Jürgen Gressel-Hichert und der Autor. Ton Robin Rudolph, Regie Michael Mayer, Redaktion Heike Kallenbach.